durch ihre Tücke den frommen Netz und Stricke. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Dies presst uns aus, ein Jahr.